Jahren. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Monika. Monika ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ach, du bist die Monika von gestern. Ja, ist richtig. Das ist schön. Das ist prima, dass wir dich wieder haben. Und ich hoffe, der Akku ist auch richtig gefüllt jetzt. Ja, ich habe jetzt ein anderes Telefon. Wir fangen ganz von vorne an. Wir haben ja gestern nur ein paar Sekunden miteinander reden können. Eine halbe Minute. Ich war auch gestern ziemlich nervös. Ja. Also. Ja, Domian, die Problematik hätte einerseits gestern zum Thema gepasst, andererseits passt es heute aber genauso gut. Es geht also darum, dass vor circa 8 Wochen mein Mann nach Hause kam abends und sagte, ich bin nur gekommen, um wieder zu gehen. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir waren 9 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich weiß nicht warum und weshalb. Er hat mich also einfach auslaufen lassen. Er war vorbereitet. Nach und nach erfuhr ich dann, dass er mit meiner jüngsten Schwester, 10 Jahre jünger, ein Verhältnis hat, was bereits seit Februar ging. Mhm. Mhm. Und die dritte Sache ist dann eben gewesen, dass sie jetzt auch noch schwanger von ihm ist. Er selbst ist auch 54 und sie ist also, wie gesagt, 10 Jahre jünger als ich. Dann ist es aber eine heikle Schwangerschaft, ne? Mit 44. Es ist eine sehr heikle Sache, ja. Wobei mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich im Moment auf einem Stand stehe, wo mir das irgendwo... Mhm. Das ja, es hat mich wahnsinnig verletzt. Ich bin also... Lass mich nochmal fragen. Er ist vor 8 Wochen zu dir gekommen, um zu sagen, ich gehe jetzt wieder. Ist richtig. Was heißt zu dir gekommen? Ihr habt doch zusammen gelebt und zusammen gewohnt. Richtig, wir haben einen wunderschönen Haushalt. Er ist nach Hause gekommen vom Dienst. So wie immer? Wie immer. Und hat dann zu dir gesagt, pass auf Monika, ich gehe. Ja, ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe also absolut nichts gemerkt. Er hat sich so verhalten wie immer. Hm. Das heißt, er ist eher dem Schweigen zugewandt gewesen. Aber als er dann gesagt hat, ich gehe, da muss es dich doch getroffen haben wie ein Blitzschlag. Ja. Du hast gefragt, warum, was ist los? Nein, konnte ich nicht, Domian. Ich konnte nicht sagen. Er legt immer einen Schein hin, einen Zettel geschrieben mit Computer. Hiermit bestätige ich, dass die Ehe zwischen meiner noch Frau sowieso... er als beendete ansieht. Wieso hat er sich von dir verabschiedet? Das ist dieser Zettel gewesen. Ich konnte nicht eine einzige Silbe sagen. Und das Allerschlimmste an diesem Abend war, dass ich meinen todkranken Vater im Haushalt aufgenommen habe seit September letzten Jahres. Hm. Und er schwerhörig ist und dieses Ganze, was da abgelaufen war, gar nicht mitgehört hat. Ja, wobei es ja gar nicht viel zu hören gab. Ihr habt ja gar nicht geredet. Ja, aber er aber ging ja. Lass mich nochmal festhalten, das ist ja ein unglaublicher Vorgang. Ihr seid so viele Jahre, ihr seid 9 Jahre verheiratet. Ist richtig. Da kommt der, ich sag immer, da kommt der Kerl abends nach Hause und legt dir ein etwas Geschriebenes vor, unsere Ehe ist hiermit beendet. Ja, er sieht also die Ehe als sofort beendet an. Aber das ist doch unglaublich. Da wäre ich an deiner Stelle ausgerastet. Domian, ich konnte nicht. Ich sag jetzt einfach mal so unter Schock, ja, dass ich nur. Ja. Gesessen habe und war nicht in der Lage, mich zu rühren. Wie war denn so euer Verhältnis, die Stimmung zwischen euch in den letzten Monaten? Unser Verhältnis und unsere Stimmung ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich eigentlich normal, für ein normales Eheleben gewesen. Wir hatten unseren Sex, wir hatten unsere Gespräche teilweise, weil er eben mehr schwieg oder sich dann eben mal mit den Worten, ja, was soll ich dazu also sagen? Also nichts Gravierendes gewittert von deiner Seite aus? Nein, nein, überhaupt nicht. Auch nicht, jetzt du sagst, seit Februar läuft das mit deiner jüngeren Schwester? Ganz genau, die habe ich aus einer schweren Schuldmisere herausgeholt, habe dort also über 8000 D-Mark bezahlt, dass sie hier in Ruhe leben kann, hat den Haushalt meines Vaters übernommen, 2 Straßen weiter und dann kam der nächste Schlag. Das hast du ja den... Ich könnte mir vorstellen, den doppelten Hass oder den doppelten Zorn, einmal auf deinen noch Ehemann und einmal auf deine Schwester, dass die das hat mitgemacht und hat ihre eigene ältere Schwester hintergangen. Ich weiß nicht, Domian, ich habe mich jetzt einer psychologischen Gruppe angeschlossen und versuche mich da aufrechtzuhalten. ich bin eigentlich immer stark gewesen. So, und dann hast du auch noch den alten Vater zu Hause, der schwer krank ist. Ja, ist also es kommt aber knüppeldick bei dir. Es ne? ist ganz dick und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, dich mal anzurufen. Mhm. Denn ich habe dich vor 9 Jahren angerufen. Na, vor 9 Jahren ging es, glaube ich, noch nicht. Oder vor 7 Jahren ja, das kann ist das sein, gewesen. Ja. Ja. Und habe dir erzählt, da hattest du das Thema Partnerschaftsvermittlungen. Ja. Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich habe einen wunderbaren Mann kennengelernt. Mhm, und das war ich damals. Das warst du. Und das war dieser Mann? Das war dieser Mann, ja. Aber das kann nicht sein, wenn ihr 9 Jahre... Wir sind 9 Jahre zusammen und genau 7 Jahre am 23.06. verheiratet. Da hast du das erzählt dann damals, dass es so kam. Dass es über eine Partnerschaftsvermittlung gelaufen ist. Ganz genau, ja. Hast du jetzt seit diesem Abend, ich komme immer noch nicht über diesen Abend hinweg, dass der dir denn diesen Zettel eingelegt hat. Er hat mir ein DIN A4-Blatt fertig geschrieben, über Computer hingelegt. Genau. Hast du seitdem nochmal mit ihm geredet? Er ist hier gewesen, hat seine persönlichen Dinge abgeholt und hat gesagt, ich kann es gar nicht wiederholen. Er hat also wortwörtlich gesagt, er ist also auch noch Alkoholiker gewesen, hat heimlich getrunken, hat mich belogen. Und dann fanden ihm zwischendurch, auch wenn ich es dann gemerkt habe, Gespräche statt und habe gesagt, versuch dir helfen zu lassen. Ich gehe mit dir, ich begleite dich, genauso wie ich es damals okay. gemacht habe. Was hat er denn jetzt, als er die persönlichen Gegenstände abgeholt hat, was hat er da gesagt? Das wäre der Abschluss für ihn und alles andere ging über einen Anwalt. Hast du mit deiner Schwester in der letzten Zeit geredet? Ja, meine Schwester sagte mir dann, ich sollte doch wohl die Wahrheit erfahren, dass sie also jetzt sehr glücklich wäre. Ich wäre es lange genug gewesen, ich zitiere jetzt wortwörtlich, und das ginge nicht erst seit Februar, sondern das hätte schon vor 2 Jahren angefangen, als er in Münster im Krankenhaus gelegen hat. Denn sie hat in Münster gewohnt, 3 Straßen von der Uniklinik weg, und da haben sie sich schon richtig kennengelernt. Wie ist dein Empfinden gegenüber deiner Schwester? Ich könnte sie töten. Ich könnte sie einfach nur... Es ist sehr hart ausgedrückt, aber es ist so subjektiv natürlich verständlich, wenn man so enttäuscht ist und so. Aber wie war denn das Verhältnis zu deiner Schwester früher? Ich habe immer versucht zu helfen. Sie hat sich immer als das harmlose und kleine arme Ding gezeigt. Gab es auch Situationen, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, so in den letzten Monaten, wo ihr dann zu dritt auch was zusammen gemacht habt? Ja, sie ist ja zu mir in den Haushalt gekommen. Ich habe also 160 Quadratmeter reine Wohnfläche. Mhm. Und sie sagte, ach, dann lass mich doch die Wohnung vom Vater nehmen und dann kann ich dir auch Unterstützung geben. Mhm. Ich wollte eine Pflegerin mit beauftragen, dass ich ein bisschen entlastet werde. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich kann mir das Geld auch gut verdienen. Ich helfe dir dann einerseits, ich bin beim Papa, ich bin bei dir. Und da lief alles schon zwischen den beiden? Ja, sie haben mich dann zwischendurch zum Einkaufen weggeschickt. Ich habe das aber nicht, ich habe nicht an sowas gedacht. Der Vater, doch in Frage zu deinem kranken Vater, ja. Er ist sehr krank, aber geistig ist er eigentlich noch fit. Geistig ist er bis vor kurzem fit gewesen. Er baut jetzt ab. Mhm. Und du hast ihm das auch gar nicht jetzt erklären können. Was nein, das war ja dieses von gestern, dieses Geheimnis. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist also wirklich schwer krank. Ich weiß nicht, ob er es verkraftet. Er hat sofort angefangen zu fragen, wo ist der Georg? Und ich muss das erste Mal mit einer Lüge ankommen. Und sagen, also ich glaube, auch wenn er so schwer krank ist, er verkraftet das dass ja man nicht. Ihm diese Wahrheit nicht antun sollte. Nein, ich darf das nicht tun. Mhm. Aber es belastet mich zusätzlich. Hast du denn überhaupt jemanden im Moment, wo du dich mal so ein bisschen, du sagst, du bist in einer psychologischen Gruppe? Ja, ich habe durch meine Anwältin eine Gruppe bekommen. Und das hilft dir so ein bisschen, dass du... Es hilft so ein bisschen, weil ich ablassen muss. Mhm. Also du hast, glaube ich, alles Recht dieser Welt, unglaublich wütend und zornig zu sein. Du bist verarscht worden von deinem Ehemann, du bist verarscht worden von deiner Schwester. Ja, und ich du bin sitzt sehr gedemütigt worden. Sehr gedemütigt und sehr verletzt worden. Ja. Sehr verletzt. Also... wahrscheinlich alle Leute, die zuhören, inklusive meine Person, würden platzen vor Wut. Es tut nur so gut, das mal zu sagen, weil ich begreife es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Ich glaube, das kann man auch nie begreifen, sowas. Das macht auch so vieles im Nachhinein, beschmutzt es, ne, und macht es kaputt, was man vielleicht an schönen Erinnerungen mit dem Partner hatte. Ja, vor allem frage ich mich mit dem Gedanken, dass ich vielleicht schuld bin. Vielleicht habe ich ihn zu sehr unter Druck gesetzt, indem dass ich geredet habe oder habe ihn nicht trinken lassen. Monika, selbst wenn du dich nicht ordentlich verhalten hättest, nehmen wir das mal an, ist das noch lange kein Grund, sich wiederum so zu verhalten, wie dein Mann dich verhalten hat, sich verhalten hat. Ich habe ihm ja nichts Böses getan. Ich habe halt geredet, habe gesagt, bitte lass es oder lass dir helfen, ich gehe mit. Oder das waren diese Gespräche. Aber du hast gesagt, er ist Alkoholiker und das ist natürlich ein großes Zusatzproblem. Er hat mich doch belogen, Domian. Er hat doch gesagt, er geht in die Gruppe, in die AA-Gruppe hinein. Also anonyme Alkoholiker? Ja, genau. Hat's nicht gemacht. Und habe dann aber hinterher gemerkt, dass er doch von Zeit zu Zeit getrunken hat. Ich habe es ihm ja angesehen. Wohnt er jetzt eigentlich schon bei der Schwester? Die wohnen schon seit dem 22. April zusammen, ja. Das war alles vorbereitet. Sie haben bereits eine neue Wohnung. Also du bist auf jeden Fall, wirst du ein bisschen aufgefangen in dieser psychologischen Gruppe. Ja, ein wenig. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Hast du denn sonst in deinem privaten Umfeld noch irgendjemanden, mit dem du dich mal so ausquatschen kannst? Weniger, Domian. Weißt du, es ist so, es werden unheimlich viele schlaue Ratschläge gegeben. Mhm. Ich versuche mir auch das für mich Gebräuchliche herauszusuchen. Aber wenn man abends in diesem Haus sitzt, glaube ich, große Wohnung, dann, alleine, alles voller Erinnerungen. Ja. Und dann kommt alles hoch. Ne? Ja, tagsüber versuche ich mich abzulenken. Mhm. Ich habe sehr viel zu tun. Mhm. Aber weißt du, Monika, du bist ja noch eine recht junge Frau. Ich sag mal, von 54 Jahren, das ist ja kein Alter. Nein, das sehe ich auch. Das ist jetzt alles sehr schlimm, was du da durchmachst. Aber nun ist es nun mal so. Und ich bin ganz sicher, dass du, wenn du dich einigermaßen wirst gefangen haben, und irgendwann wirst du dich fangen, weil da ist keine Traurigkeit mehr, sondern irgendwann wird wahrscheinlich nur noch Zorn auf die beiden Leute, dass du auch wieder eine Perspektive hast und neu anfangen starten wirst können. Ich hoffe es auch, nur das Vertrauen ist so weg, das ist so kaputt. Im Moment ist das aber auch normal. Wenn man so verletzt ist und so beschädigt, denkt man, ich schaffe überhaupt gar nichts mehr. Ja. Ich habe keine Zukunft mehr. Aber du hast eine Zukunft, ich bin hundertprozentig sicher. Sage ich jetzt nicht nur so, um dich zu trösten, ich glaube es ganz einfach, so wie du mir erscheinst und wie du rüberkommst. Ich möchte, dass du damit auch ganz in Ruhe noch reden kannst, mit meiner Psychologin noch ein bisschen plauderst. Mit der Anna. Ja. Ist das okay? Das wäre okay. Liebe Monika. Das ist wirklich sehr mies, was man da mit dir gemacht hat. Domian, danke, dass du mir zugehört hast. Alles Liebe, alles Gute. Du legst auf und die andere ruft dich an. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Sandra, 28 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Und? Ich möchte mit dir über Natursexspiele reden und mein Freund und ich, wir mögen Sex halt ganz anders mit Gewalt halt. Also dein Freund, das wollte ich gerade noch sagen, das sehe ich ja auf meinem Bildschirm, heißt Olli, ne? Ja, richtig. Und der ist 39 Jahre alt. Ja, richtig. Und der ist auch bei dir und wäre eventuell auch bereit zu einem kleinen Gespräch gleich mit mir. Ja, klar. So, wir reden also über euren schmutzigen Sex. Genau. Jetzt. Vorab die Frage, wie lange seid ihr schon ein Paar? Seit 3 Monaten. Ach. Sind wir ein Paar. Wir kennen uns aber schon seit 5 Jahren. Aber seit 3 Monaten läuft erst was. Ja. Und schon seid ihr etwas gelangweilt, was so den normalen Sex anbelangt? Ja, richtig. Wir mögen, also ich kann Missionar oder so, das liegt bei mir nicht einfach. Also die Missionarstellung ist für dich zu langweilig. Ja. Und Blümchensex magst du schon überhaupt gar nicht. Nee, das mögen wir. Bei dir muss die Schwarte krachen. Ja, richtig. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen rauskriegen, was das genau heißt. Du hast gerade schon so Andeutungen gemacht. Und zwar, wir ziehen uns an der Haare oder beißen uns, kratzen uns, peitschen uns gegenseitig aus. Er zieht ab und zu so ein, wie nennt man das jetzt, ein Geschirr an und ich habe halt gerne Lack an. Ja. Dann peitschen wir uns gegenseitig aus und so und sagen uns schmutzige Wörter. Ja. Lustige Szene wahrscheinlich, wenn man dazu gucken würde. Nein, aber euch macht es natürlich Spaß. Und was ist ein Geschirr? Was ist das? Es zieht sich ein Geschirr an? Das ist so ein Geschirr, das tut man sich am Körper an und dann, so mit Riemen und so. Ach, mit Riemen und Ketten und Schnallen und sowas. Sieht ziemlich hart aus, so, ne? Ja, aber das ist ganz schön. Ja. Ist auf jeden Fall besser als alles andere, was ich bis jetzt kenne. Ich würde nicht so ganz gerne in eurer Nachbarschaft wohnen. Ne? Da ist doch wahrscheinlich viel Schreierei bei euch in der Wohnung nachts. Nein, wir gehen zum meisten Teil so 3-mal die Woche in die Natur und machen es von da. Ach so, in der Natur macht ihr das? Ja. Nicht, wohnt ihr denn schon zu Hause zusammen in einer Wohnung? Ja, wir leben zusammen. Lebt auch schon zusammen. Aber ihr geht in die Natur, auch im Winter? Ne, Winter gab es ja noch gar nicht lang. Ja, das hab während ich ihr zusammen. Nicht, wie, dann geht ihr irgendwo in, wohin geht ihr denn in die Natur dann, das machen? Ja, verschieden. Entweder wo Wald ist oder wo Teiche sind. Mhm. Am Montag hatten wir schon mal angerufen, aber da kam ich zwar durch, aber da war leider die Sendung schon zu Ende. Ja. Und da waren wir gerade beim Teich. Also, Montag wart ihr gerade am Teich. Ja, das war ja Montag, war das ja so eine wahnsinnig warme, schwüle Nacht, ja, ne? Genau. Wo die Hormone wahrscheinlich explodiert sind bei allen Leuten, bei euch auch. Ja. Dann seid ihr an den Teich gegangen und habt euch da einen Haaren gezogen und habt euch ein bisschen gepeitscht. Ja, so in der Richtung. Eingetischt haben wir uns auch. Nee, ja? so wollen wir es nicht ausdrücken. Das können wir ein bisschen ordentlich ausdrücken. Ja. Also ihr steht auf diese Art der Sexualität auch. Ja. Ja. So, was ist denn jetzt eigentlich der, es klingt ja alles so im grünen Bereich, dass ihr beide euch gefunden habt, ihr macht extreme Sachen, könnte man ja sagen, okay, wo ist das Problem? Ja, gar kein Problem. Ach, du wolltest das einfach nur mal so ein bisschen erzählen? Ja. Ach so. Aber ja. Ich könnte dir auch gerne den Olli geben. Gib mir doch mal den Olli, genau, wo ich das mit dir schon gesprochen habe, jetzt auch den Olli. Hallo Domian, hallo Olli. Da haben sich aber zwei wirklich gefunden, ne? Ja, macht auch Spaß so. Ja, warst du denn vorher, du bist jetzt 39 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, warst du vorher 39. Auch schon... Wie? 39. 39, ja, habe ich gesagt. Warst du denn vorher auch schon so drauf, so, dass du solche Sexualität mochtest, wie ja, gerade beschrieben? Ja, ich war verheiratet, da habe ich einen ganz normalen Sex gehabt, schon natürlichen Sex, aber das war auch so langweilig. Gewesen. Halt mal den Hörer richtig. Halt. Halt mal den Hörer richtig. Das ist Ja, so klingt es schon ein bisschen klarer. Jetzt sag's nochmal, ich habe das nicht verstanden. Ich sag, ich war verheiratet, da war irgendwie mal so Blüchensex und das war mir zu langweilig. Mhm. Jetzt habe ich Sandra kennengelernt, ja. Also ich bin nicht auch dazu gekommen. Ja. Und nun hat Sandra ja gerade erzählt, dass ihr so sehr viel rausgeht ins Freie. Ja. Ist das auch so dein Ding, was du jetzt entdeckt hast, oder hast du es früher auch schon gemacht? Im Freien habe ich früher auch schon gemacht. Mhm. Nun gibt es ja hier in unserem Deutschland nicht mehr so große einsame Gebiete. Habt ihr nicht Angst, dass irgendwelche Leute mitbekommen oder dass Leute euch beobachten dabei? Ja, doch, das passiert schon mal, dass Leute beobachten oder dass manchmal erwischt wird, da kommen Leute vorbei, ja. Aber die gehen dann auch wieder. Ist euch vielleicht gar nicht so unrecht, oder? Nein, also uns gefällt das schon. Euch gefällt das schon? Ja, ich mache das auch in der Stadt teilweise. In der Stadt? Ja. Wie in der Stadt? Wo in der Stadt? Wenn man in der Wirtschaft ist, auf Toilette oder so, mache ich auch schon. Mit Sandra? Ja, oder im Zug. Also habt ihr ein ganz reges und ein ganz aktives Sexualleben? Ja. Kann man so sagen. Ja. Rundrum zufrieden. Was für ein Glück, dass ihr beide euch so gefunden habt. Wenn jetzt Sandra irgendwie stiller wäre, würdest du dich langweilen und umgekehrt wäre es ganz genauso, ne? Ja, das denke ich auch. Ja. Ja, also es liegt ja jetzt ein langer, schöner Sommer vor uns. Ja, ich hoffe ja auch. Ne? Das heißt, wir können euch noch oft draußen irgendwo sehen oder man begegnet euch, ne? Ja, das kann sein, ja. Ja, wie euch an den Haaren zieht. Ja. Dann müsst ihr ja diese ganzen Accessoires auch mit nach draußen nehmen. Die Peitsche. Ja, das sind wir alles mit. Ja, eine Decke, einen Schlafsack noch. Achso, das ist dann wie so ein Picknickkoffer, ist dann voller Zeug und das wird ausgepackt ja, und dann geht's zur Sache. Dann gehen wir los, ja. Ich wünsche euch viel Spaß, euch beiden. Wünsche ich euch auch. Grüße an Sandra nochmal. Ja, mach ich. Und genießt eure Liebe und eure Sexualität, die euch beiden eben so gut gefällt. Das ist doch eine schöne Sache. Und schönen Dank, Domian. Aus der Top Sendung. Dankeschön, alles Gute. Alles tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann tut das. Diese Nummer ist kostenfrei, das kostet euch keinen Cent. Ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema, könnte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen. Und das Thema heißt, das habe ich unter Zwang getan. Gibt es etwas, das ihr in eurem Leben schon mal unter Zwang, vielleicht sogar unter massivem Zwang getan habt, was ihr selbst nie tun würdet? Und wofür ihr euch schämt oder was euch ein schlechtes Gewissen im Nachhinein bereitet oder wofür ihr vielleicht sogar bestraft worden seid, weil aber ein anderer euch dazu gezwungen hat. Thema morgen, das habe ich unter Zwang getan. Gabriele, meine nächste Anruferin, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gabriele. Um was geht's? Ja, mein Thema ist also Leukämie-Patient und schmerzleidend. Ja. Bist das du ist also folgendermaßen passiert. Ich erzähle dir mal eine ganz kurze Geschichte. Also es geht um dich? Nein, nicht um mich, es geht um meinen Mann, der leider Gottes nicht mehr lebt. Ah, So, es ist also folgendes passiert. Mein Mann ist 96 an Leukämie erkrankt. Mhm. Wie alt war er da? Da war er, Moment, er war, wie er gestorben ist, jetzt 42, das war also 96, das war 4, 5 Jahre zurück. Dann war er 37. Mhm. So, da wurde die Krankheit festgestellt. 98 wurde der transplantiert, mit sehr gutem Erfolg. Also Rückenmarkstransplantation? Ja, nein, kein Knochenmark. Knochenmark, ja, mein Traum. Und das hat auch sehr gut geklappt und das ging auch ganze 4 Jahre gut bis dieses Jahr. Dann im Februar kriegte er einen Rückfall, das wusste ich aber bis dato nicht. Dann habe ich ihn hier in Köln ins Krankenhaus einweisen lassen. Und man hat ihn so super gut aufgepäppelt, dass ich ihn wieder nach Hause holen konnte. Und dann sind wir also wirklich fast täglich nach Essen gefahren, weil er da auch transplantiert wurde. Ja. Und da wurde dann festgestellt, also es wird Zeit, dass neues Knochenmark herkommt. Und wir müssen sie konditionieren, sprich fit machen, Niere, Leber, dass alles in Ordnung kommt, auf Normallevel, sodass man ihn transplantieren kann. Dann habe ich ihn vor 9 Wochen ins Krankenhaus gebracht in Essen. Ja. Und darf ich kurz mal fragen, was heißt eigentlich, wie transplantiert man Knochenmark? Wie geht das? Das kann ich dir erklären. Und zwar geht das folgendermaßen ab. Man sucht einen Spender. In der internationalen Datei, in der nationalen Datei, da gehen also die Daten meines Mannes vom Blut her in den Computer hinein. Und dann wird per Computer der bestmöglichste Spender rausgesucht mit deren Daten. Ja. So, und wenn man diesen Spender gefunden hat, dann wird der Spender untersucht. Das dauert also circa 4 bis 6 Wochen. Er wird also wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Er darf nicht krank sein, irgendwelche Krankheiten oder Erbkrankheiten. Der darf also absolut nichts haben. So, und dann, wenn der Tag X kommt, dann wird der Spender ins Krankenhaus gebeten, egal wo auch immer das ist. In dem Falle war das damals in London. So. Und da wurde dem Knochenmarkspender dann Knochenmark hinten aus dem Beckenknochen entnommen. Ja, wie viel ist das? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß also nur so viel, dass der Spender unter Vollnarkose gesetzt wird. Das dauert circa 2 Stunden. Und soweit ich mich informiert habe, gehen die mit dieser langen Nadel in diesen Beckenknochen hinein und gehen dann bestimmt 10-mal rein, raus, rein, raus. Und saugen das raus. Genau, und holen das raus per Blut. Ja. So, dann wird das aus dem Blut herausgefiltert, sterilisiert, also nicht sterilisiert, das wird dann also keimfrei gemacht. Ja. Hallo? Ja, ich bin noch da, ich höre dich. Es knackte gerade so seltsam. Hallo? Ach, jetzt haben wir die Leitung weg. Jetzt werden wir die Gabriele gleich nochmal versuchen anzurufen. Ich habe sie nur gehört. Sie hat mich nicht mehr gehört. Jetzt machen wir dann weiter. Erstmal mit Andreas. Andreas ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Andreas. Andreas hört mich auch nicht. Hallo? Andreas, hallo. Ja. Ja, ich denke schon, dass wir hier irgendwie Probleme haben. Aber du kannst mich jetzt hören. Ich habe es gerade gemerkt. Du kannst mich hören. Hallo? Ja, wir haben doch Probleme. Du kannst du mich nicht hören? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, hoffentlich haben wir keine großen Sachen hier. Also, um was geht's bei dir? Also, letzte Woche ging es ja um dieses Thema, das Schlechte in mir. Ja. Und da hat ja jemand angerufen, dieser Malte, der gesagt hat halt, ja, von wegen, er wäre eine Hooligan-Szene und wird dann nicht rauskommen. Ja. Aber das geht, weil ich bin seit 12 Jahren oder war seit 12 Jahren Nationalist, sprich Nazi. Und ich bin auch rausgekommen und wir waren ein bisschen extremer drauf wie er. Du bist jetzt 27, habe ich gerade gesagt. Nein, 27, ja. Ja. Wie lange bist du jetzt draußen? Also ganz draußen noch nicht. Ganz draußen noch nicht? Es ist noch in Arbeit. Achso, aber du bist dabei, dich da rauszuentwickeln, rauszubewegen, genau. Sagen wir es so. Ja. 12 Jahre in der Neonazi-Szene. Ja. Was habt ihr oder was hast du alles gemacht in dieser Zeit? Also allgemein das Bestehen mit meinen Freunden oder allgemein, wie wir aufgetreten sind, weil wir sind auf irgendwelche Kirmesen oder Feiern gefahren, um dort Ausländer, sprich zu jagen und zu schlagen. Wie? Gut, es gibt natürlich eine kleine Vorgeschichte dazu, dass ich jetzt einfach drauf loskam. Das Problem ist einfach, damals wurde mein Vater von Ausländern umgebracht. Umgebracht? Ja. Was ist das? Also meine Eltern damals waren Alkoholiker. Ja. Also eine schlechte Familie gehabt, also schlechte Kindheit sozusagen. Ja. Und mein Vater ist halt immer abends in die Kneipe und so gegangen. Und da muss es scheinbar zwischen den Ärger gegeben haben oder hat sie angepöbelt, wie er es immer gemacht hat. Und das ist dann halt böse für ihn ausgegangen. Was heißt, welcher Nationalität waren die Täter? Das weiß ich nicht. Ich meine, der eine war Jugoslaw und der andere war Türk oder so. Ja, und diese waren zwei Männer? Es waren zwei, ja. Die haben deinen Vater umgebracht? Genau. Wie haben sie deinen Vater umgebracht? Sie haben erstochen. Er war besoffen, dein Vater? Ja, mein Vater war besoffen, wie immer. Und du warst vorher, hattest du überhaupt nichts mit Nazis oder Politik? Nee, sicherlich mit Politik und deutscher Geschichte etwas befasst, aber so berührt ist oder mich, dass ich da einen Hass drauf hatte, eigentlich immer voll nett. So, und dann war das ja jetzt der auslösende Faktor, dass du gesagt hast, ich im Prinzip hasse ich alle Ausländer und schere die alle über einen Kamm. So ungefähr so. Mhm. Nach 12 Jahren muss man so langsam mal überlegen, was macht man eigentlich da? Mhm. Man geht irgendwo hin und haut einem in die Schnauze oder macht einen also Krüppel oder was weiß ich. Ja, habt ihr Menschen zum Krüppel geschlagen? Weißt ja. du? Das? Habt ihr? Mehrere. Ja. Und Ausländer. Nur Ausländer. Nur Ausländer. Genau. Woher weißt du das, dass die Menschen dann nicht mehr gesund geworden sind, nachdem ihr sie zusammengeschlagen habt? Einmal verfolgt das ein bisschen. Weil irgendwo auf der einen Seite denkt man schon dran. Standest du denn mal vor Gericht? Ja, ich stand auch schon vor Gericht mehrmals. Ja. Und so wie waren deine Haftstrafen? Ich hatte 2 Jahre, musste ich sitzen. Mhm. Auch wegen einer Körperverletzung? Wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Und dann halt nochmal 18 Monate, aber die war auf Bewährung. Mhm. Die Fälle, von denen du weißt, wie schwer behindert oder geschädigt sind denn die Menschen nach euren Angriffen? Insgesamt weiß ich nicht, wie viele. Ich weiß von 3, weiß ich halt, dass die heute mit ihrem Leben nichts mehr anfangen können. Was heißt das? Das heißt, sie sind auf fremde Hilfe. Ohne fremde Hilfe sind sie nicht. Mhm. Das heißt, es sind im Prinzip Pflegefälle. Genau. Mhm. Und das ist schon ganz schön hart. Das ist unglaublich schlimm, ja. Das ist unglaublich schlimm, ja. Das ist genau. Das ist genauso schlimm wie das, was mit deinem Vater passiert ist. Genau, das ist halt auch der Hass, aber im Endeffekt zum Schluss, so jetzt 12 Jahre, ich weiß, eine lange Zeit, man hätte, man kann auch sagen, man hätte früher überlegen müssen. Mhm. Außer der Aktivität, wir ziehen raus und prügeln Ausländer, krankenhausreif oder möglicherweise sogar zu krüppeln, habt ihr euch überhaupt politisch auch auseinandergesetzt oder habt ihr nur gesoffen und geprügelt? Nur gesoffen und geprügelt. Mhm. Das ist auch wieder kein Sinn. Mhm. Auch wieder mal sinnlos und bescheuert. Mhm. War das hat diese Gruppierung einen Namen? Diese Gruppierung hat einen Namen, den möchte ich unbedingt. Den musst du nicht nennen, nein. Nee. Aber also ich wollte nur darauf hinaus, also es ist schon eine feste Gruppe. Genau. Mhm. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du sagst, ich meine, das ist ja nur auch schon was Besonderes, dass wenn man das 12 Jahre gemacht hat und so tief gesunken ist wie du, dass du selbst sagst, ich muss da raus. Gab es da ein Ereignis? Ja, es gibt erst ein Ereignis. Ich habe damals meine Schule abgebrochen, alles hingeschmissen. So, und nach einer Zeit dann, ich hatte dann viel Glück und habe dann aber eine Lehrstelle bekommen. Mhm. Die habe ich dann zu Ende geführt. So, und langsam wird man älter. Ich habe jetzt eine Freundin. Mhm. Das heißt, schon fast verheiratet. Mhm. Und so langsam muss man auch mal überlegen, im Endeffekt muss man überlegen, Was tust du da, wenn du irgendwo hingehst und denen in die Fresse haust? Mhm. Deine Freundin hat, weiß die das? Wusste die das immer, was du gemacht hast? Sie weiß, dass ich bei so einer Gruppe tätig war. Ich habe ihr natürlich nicht alles erzählt, weil das muss nicht sein. Mhm. Das ist vielleicht besser, wenn sie es nicht weiß. Ja, aber das ist allein, dass sie weiß, dass du bei einer solchen Gruppe bist, die irgendwie wahrscheinlich für sie auch sehr mysteriös und dubios ist. Ist doch wahrscheinlich für die Freundin auch schlimm, ne? Ja, das ist halt auch der Knackpunkt. Das war für mich auch so ein Punkt, zu sagen, jetzt raus, Schluss, raus, vorbei. Lebt deine Mutter noch? Nein. Die lebt nicht mehr. Wann ist die gestorben, nachdem dein Vater ermordet wurde? Ungefähr 2 Jahre, genau 2 Jahre danach. Mhm. War auch Alkoholiker gewesen, letztes Jahr totgefahren. Wie schwierig ist es denn jetzt für dich, dich aus dieser Gruppe, aus dieser Szenerie loszueisen, herauszuschälen selbst? Es ist auf der einen Seite ziemlich schwierig, da es halt nicht irgendwelche Leute sind, die ich mal auf der Straße kennengelernt habe und sagen, jawohl, wir schließen uns in einer Gruppe zusammen, weil es sind wirklich Schulkameraden, die ich seit 10 und 12 und noch länger Jahre zusammen bin und kenne. Das ist das Problem. Das sind halt so Großteil meines Freundeskreises. Ja? Das ist das Problem. Wissen die das, dass du da raus willst? Oder ja, die wissen das. Sie müssen das akzeptieren. Ihnen passt es zwar nicht, aber... Hast du Angst vor denen, dass wenn du gehst, dass du da selbst Schwierigkeiten bekommst? Nicht, also bei meisten nicht, nee. Sind das alles Leute, die letztlich gescheiterte Existenzen oder die irgendetwas, sowas wie du, erlebt haben? Und was sind das für Leute? Das hört man dann, ja, auch zum Teil, aber es gibt auch Leute, die zu meinem damaligen Punkt, wo es so schwierig bei mir zu Hause war, die leben heute, die haben Bombenleben, die haben ein reiches Elternhaus, also die hätten nie Probleme irgendwie gehabt. Mit schulemäßig und Geld überhaupt nicht. Naja. Aber auch so welche sind dabei. Ja. Du hast aber, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, du hast deine Lehre abgeschlossen. Nee, die habe ich abgeschlossen. Die hast du jetzt abgeschlossen. Hast im Moment auch Arbeit? Die habe ich auch. Erfolgreich habe ich die Lehre abgeschlossen. Ja. Ich habe jetzt auch wieder Arbeit gefunden. Und bist eigentlich auch so interessiert daran, jetzt eine Familie zu gründen und vielleicht auch irgendwann mal Kinder zu kriegen? So sieht es nämlich aus. Ja. Und ich muss sagen, passt eben alles nicht zusammen. Das ist schon schlimm genug, was du angerichtet hast. Mhm. Ja? Das ist ja immer, das ist, also man kann ja, ich meine, wenn man so etwas mitbekommt, dass der eigene Vater jetzt in deinem Fall von zwei Ausländern umgebracht worden ist, kann man natürlich den Hass verstehen. Ich glaube, mir würde es genauso gehen. Gut, und der eine das Schlimme ist natürlich, was man nicht tun darf, man kann vielleicht diese beiden Menschen hassen. Aber die würde, nee, und die würde man ja auch hassen, wenn es Deutsche wären. Das hat ja mit der Nationalität gar nichts zu tun. Das ist auch so ein Punkt, den ich zum Überlegen wollte. Ich, im Endeffekt sagt man, wir sind ja nicht alle gleich. Das ist aber in Deutschland, es gibt bei Deutschen genauso Deppen. Ja, absolut. Absolut. Das war also ein Knackpunkt, wo gut, ich meine, zu sagen, viele vielleicht, was ist das für ein Vollidiot nach 12 Jahren? Das ist mir ganz früh eingefallen. Ne? Und das sehr Schlimme ist, dass du mit deinen Aktionen Menschen getroffen hast, die völlig unschuldig sind, die richtig, vielleicht tolle Menschen sind, nette Leute gewesen sind. Und dein Vater wurde dadurch auch nicht mehr lebendig, indem du einem anderen Menschen das Leben zerstört hast. Ne? Das ist die große Schuld, die du trägst, mitträgst. Das ist richtig. Und du hast ja nur im Knast gesessen, aber dennoch bleibt ja eine große moralische Schuld, die du dein ganzes Leben tragen wirst. Sicherlich. Aber du hast eben die Chance, und das finde ich auch sehr toll, dass du... Du kannst es nicht wieder gut machen, aber du kannst dein Leben, du kannst das Ruder rumreißen. Und du kannst dich ordentlich verhalten und vielleicht auch Dinge tun im nächsten in deinem Leben, die gut sind. Ja, und das versuche ich halt. Und ich wollte einfach nur diesen Kollegen, der das damals die angerufen hat am Donnerstag, auch zeigen, dass es geht. Er war in der Hooligan-Szene vertreten, dieser Malte, glaube ich, hieß der. Mhm. Und der sagte, es ist schwierig, da rauszukommen. Sie ist es schwierig. Jetzt sag mir aber mal bei dir, du bist ja nur sehr einsichtig und man kann ja auch ganz normal mit dir reden. Warum du nicht klar schon gesagt hast, für mich ist der Schlussstrich gezogen. Warum ist es schon nicht endgültig passiert, der Austritt daraus? Das ist mein Problem, das weiß ich, da finde ich keine Antwort. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß selber nicht, warum ich 12 Jahre durch Städte, Länder und Dörfer gezogen bin, okay, gesiedelt habe, ohne Grund. Okay, wir reden jetzt nicht mehr über die Vergangenheit, wir reden über jetzt. Du sagst ja immer noch zu mir, ich bin noch nicht ganz raus. Warum bist du nicht ganz raus? Ich arbeite nur dran, nur halt von einem Tag auf den anderen kann ich nicht 12 Jahre vergessen, oder? Ist mir klar. Was heißt denn jetzt noch? Wie aktiv bist du denn noch? Ziehst du jetzt auch noch raus und prügelst Leute? Jetzt habe ich abgeschaltet. Ah ja. Das ist vorbei, ich ziehe nirgendwo mehr mit raus. Also ich gehe noch auf Kürbis, ja, aber nicht um irgendwelche Leute da auf die Fresse zu haben, sondern nur zu feiern. Das ist nicht mehr so, dass ich mir eine Kameradschaft rausziehe und nur mich besaufe und dann die auf die Schnauze. Das ist vorbei, das habe ich schon abgeschlossen. Also sieht dein Kontakt mit der Szene da... Der besteht noch. Ja, aber nur, dass du dich mit denen einfach triffst. Du begehst keine Straftaten mehr. Nein, ist vorbei. Mhm. Ich habe genug gesessen und genug gelitten. Wie tickst du persönlich denn politisch heutzutage? Was denkst du denn? Wie bist du da ausgerichtet? Ich denke mal einfach, der meiste Grundsatz von den Nazis ist einfach, jawohl, wir wollen diese Ausländer raus haben. Also gehen wir auf die Straße und hauen uns auf die Schnauze. Mhm. Aber der Sinn da drin besteht, ist immer die Frage zu klären, wer lässt diese hier ins Land, wenn sie stört. Und das ist schließlich nicht wir, sondern die Politik. Mhm. Wenn man irgendwas daran ändern wollte, dann müsste man doch in der Politik anfangen. Ja, dann tritt zu einer Partei, einer demokratischen Partei bei. Zum Beispiel und sagen hier so nicht weiter. Mhm. Das Problem ist ja wieder, ich habe eigentlich mit diesen Leuten kein Problem. Ich habe sogar Ausländer als Nachbarn. Mhm. Ich komme mit dem prima aus. Also im Klartext, für dich ist das ein großer Fehler, den du da begangen hast in den letzten 12 Jahren und du bereust das von Herzen. Ja, und ich werde auch immer bereuen bis zu meinem Tod. Das kann man einfach nicht vergessen. Es sind 12 Jahre, die haben sich festgebrannt. Ja. Dann wünsche ich, Andreas, dass der endgültige Schritt jetzt auch passiert und dass es dir vielleicht gelingt, auch einen anderen Freundeskreis aufzubauen. Bist du dabei, andere Menschen kennenzulernen? Ich bin dabei. Ich bin jetzt auch weggezogen von dieser Gegend, wo ich herkomme. Mm. Das ist auch, ein wichtiger Schritt, glaube ich, ne? Durch meine neue Arbeitsstelle und so, es ging nicht anders da. Und bin ich auch weggezogen. Ich denke mal, das ist vielleicht auch wieder ein kleiner Anfang, einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Absolut, und sich von den alten abgliedern zu lassen, also wegzugehen. Also... Ich wünsche alles Gute, dass es dir gelingt, endgültig herauszukommen und versuche in deinem Leben das, was du Schlimmes angerichtet hast, auf irgendeine Weise vielleicht ein wenig wieder gut zu machen. Ja. Überlege, was du tust. Gut. Alles Gute. Alles klar, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1.34 Uhr, 10 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. Stunde, 1.35 Uhr, Radio 1 Live ist hier unter WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema, das habe ich unter Zwang getan. Und jetzt freue ich mich, dass wir die Gabriele von gerade wieder hier haben. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Hallo Gabriele. Ja, Domian, ich höre dich. Ja, da ist irgendwas zusammengebrochen, irgendwas Technisches. Hat ja nicht funktioniert. Ja, Domian, ich kann dich trotzdem hören. Ja, ich bin freue mich darüber, ja. Ja. Also, du wolltest über deinen leukämiekranken Mann erzählen. Ja, und genau. Über die Knochenmarkspende, soweit waren wir gekommen. Ja, genau. Er hat dann nochmal hier in Köln, in Essen, eine Spende bekommen. Nein, das sollte vorbereitet werden. Ja. Ich werde das jetzt in ganz kurz vormachen, weil sonst würde es wirklich die Sendung sprengen. Ja. Es ist also so passiert, mein Mann ist ins Koma gefallen, irgendwo in so eine Bewusstlosigkeit. Mhm. Und er war also halbseitig gelähmt. Mhm. Und ich hatte die Ärzte darum gebeten, möchten meinem Mann Morphium geben. Mhm. Die Ärzte haben also gezögert, mit Händen und Füßen gezögert. Und ich habe darum wirklich gebeten. Ich habe gesagt, wenn ihr jetzt nichts tut, ich ziehe die Insulinspritze auf, ich gebe meinem Mann einen vollen Schuss Insulin, sage ich, damit er es geschafft hat. Aber er lag im Koma. Ja, so in einer Bewusstlosigkeit. Wo man nicht genau weiß, ob er vielleicht Schmerzen hat oder nicht. Doch, das habe ich ihm angesehen. Du hast es ihm angesehen. Konnte man das sehen. Haben die Ärzte das auch geglaubt? Die Ärzte haben es mir nicht geglaubt. Ah, und ja. Daher wollten sie auch keine Morphiumbehandlung. Genau. Und ich habe dann Sonntagmorgen, habe ich den massiv dagegen angegangen, habe gesagt, also wenn ihr dem jetzt nichts gebt, ich gebe dem die Insulinspritze und dann ist er weg und schläft ein. Haben sie es ihm dann gegeben? Sie haben es im Sonntagnachmittag, um 15 Uhr haben sie es ihm gegeben, nachdem meine Schwägerin mit mir massiv, weil ich war, in dem Moment war ich so erschlafft. Ich konnte einfach nicht mehr kämpfen, dass meine Schwägerin mit eingegriffen hat. Und meine Schwägerin hat gesagt, also jetzt ran, sonst gibt es irgendeine Explosion. Und das haben die dann auch getan. Und haben sie es gemacht, ja. Richtig. So, sie haben aber trotzdem nur das Minimum an Morphium gegeben, weil mein Mann fing an, aus Nase und Mund zu bluten an. Wir haben ihm wirklich die Brocken aus der Nase und aus dem Mund rausgezogen. Wir sind nachher hingegangen, haben dem unter die Nase Kompressen gelegt. Und dass das nicht weiter durch die Bettdecke, durch das Kissen und ging. Wie lange hat er denn so leiden müssen? Das kann ich dir sagen. Das hat Sonntagmorgen um 10 Uhr angefangen und gestorben ist er Montagmorgen, Montagmorgen um 10 Uhr hat es angefangen und Dienstagmorgen um 4:30 Uhr ist er gestorben. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist gestern Morgen gewesen. Ach, das ist ganz frisch jetzt. Ganz frisch ist das gewesen. Ich hatte das gerade nicht richtig verstanden. Ja, das ist also wirklich ganz frisch gewesen. Und ich finde das also furchtbar bedauerlich, dass wenn man die Ärzte darum bittet, spritzen Sie bitte Morphium, geben Sie das dem Patienten, weil der Partner selber spürt am besten, was mit dem Partner los ist. Ja, natürlich. Und wir hatten wirklich ein so inniges Verhältnis, da haben wir uns mit den Augen verstanden. Ich verstehe aber auch gar nicht, Gabriele, selbst wenn Sie es nicht unbedingt für nötig gehalten hätten, haben, und du hast so sehr den Wunsch geäußert, warum haben sie sich denn gewehrt dagegen? Was hätte man denn da noch falsch machen können? Die Ärzte haben mir erklärt, sie müssen Rechenschaft ablegen. Und ich habe gesagt, sie sollen im Eimer eine Dröhnung Morphium geben. Mhm. Und da haben die gesagt, in Deutschland ist das nicht erlaubt. Mhm. So, und da habe ich gesagt, was soll das? Bei AIDS-Patienten ist das Gang und Gäbe, dass man sowas macht. Also man war also in den Randbereich der Sterbehilfe geraten dadurch. Genau, genau. Und die Ärzte waren da irgendwo im Konflikt. Mhm. Und ich habe gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo leben wir hier eigentlich? Und was ich eigentlich damit rüberbringen will, egal ob Leukämie-Patienten, Krebspatienten oder was auch immer, ich möchte einfach nur die Verwandten, dass die hingehen und massiv auf die Ärzte eingreifen und sagen, tut was. Weil solange die Verwandten und Bekannten nichts sagen, passiert da einfach. Nein, und ich finde dein Argument ganz wichtig, weil man natürlich als Partner oder als Partnerin den Patienten am besten kennt. Man kann am Blick schon sehen, ob er leidet. Das kann ein Fremder, ein Arzt kann das unter Umständen nicht so wahrnehmen. Genau, und so sehe ich das auch. Mhm. Ne? Und das war also eben das, was mich so erschüttert hat. Ich habe es einfach nicht begriffen. Ne? Gabriele, ist dein Mann gestern so traurig verstorben? Nach langer, schwerer Krankheit? Nach langer, schwerer Krankheit. Du wirkst noch so vital. Ich wundere mich. Das kann ich dir erklären. Mein Mann und ich haben uns vor Wochen, wo er noch selbst sehr klar bei Verstand war, haben wir uns mit diesem Thema Sterben, Tod auseinandergesetzt. Und wir haben uns so sehr damit befasst, dass ich gesagt habe, man muss das akzeptieren. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, so, ich werde irgendwann sterben. Akzeptiert das nicht. Der Mensch muss das verarbeiten, der da am Sterben ist. Mhm. Und wenn der das nicht verarbeitet hat, dann stirbt er ganz grausam und elendig. Dennoch, auch wenn man das rational sich so vornimmt, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man einen Partner, wenn er auch eine sehr schwere Krankheit hatte und es auch zu erwarten war, dass man trotzdem irgendwie völlig umgehauen ist. Sagen wir mal so, gestern, wo ich habe ja wirklich nur von Montagmorgen an seinem Bett gesessen mit meiner Schwägerin bis gestern Morgen um 16:30 und ich habe nicht eine Sekunde geschlafen und ich habe gesagt, ich bin das meinem Partner schuldig, wir sind so lange verheiratet und haben so lange zusammengelebt und ich habe nicht geheiratet, dass ich ihn in der Krankheit alleine lasse. Und das will ich mit ihm gemeinsam durchstehen. Und wie gesagt, wir hatten das vor Wochen schon durchgesprochen. Und ich war also wirklich so gefasst, mich hat es erschüttert in dieser Nacht. Ja. Ich bin daran auch wirklich gereift. Ich bin also ein anderer Mensch geworden. Ich habe es gemerkt. Ne? Dein Mann war jetzt Anfang 40, Anfang Mitte 40. Der war 42. 42. Der wäre dieses Jahr 43 geworden. Hast du denn die letzte Nacht schlafen können? Nein, überhaupt nicht. Sag ja, ich habe seitdem der Sterbeprozess eingeleitet wurde, seitdem habe ich nicht mehr geschlafen, habe ihn nur noch beobachtet, dann ob ist mir, ich ihm irgendwie helfen dann konnte. Ist mir auch klar, wenn du jetzt überhaupt nicht mehr geschlafen hast, seit dem Sterbeprozess bis jetzt, dass du quasi auch wirklich in so einem, wie auf einer Droge bist, ne? Dass man irgendwie aufgeregt ist. Und genau, ich bin aufgeregt. Meine Schwägerin sagte heute Mittag noch zu mir, nun komm mal doch endlich runter von diesem Teppich, du musst ruhiger werden. Ne? Insofern ist es, glaube ich, auch eine ganz normale Reaktion. Vielleicht hast du in den nächsten Tagen ganz andere Phasen, wo du ganz ruhig bist, wo du weinen wirst oder so etwas. Aber du hast ja einen Appell gehabt, deswegen du angerufen hast, nämlich, dass man als Verwandter, als Angehöriger sich intensiv drum kümmern soll und auch Druck machen soll bei den Ärzten, damit die Schwerkranken nicht so leiden. Und niemand muss heute mehr wirklich leiden, es gibt genug Mittel. Eben. Es gibt genug Schmerztherapien, die müssen halt nur angewandt werden. Genau, und das denke ich mir. Und das möchte ich einfach mal rüberbringen. Mhm. Weil ich habe in deinen letzten Sendungen sehr viele Leukämie-Patienten gehört, die solche Sachen schilderten und die einfach hoffnungslos irgendwo verloren waren. Ja. Das finde ich furchtbar traurig. Ja. Ne? Also, von meiner Seite aus mein herzliches Beileid, dass du deinen Mann... Das höre ich so oft, Domian. Ich möchte es nicht mehr hören. Du möchtest es nicht mehr hören? Nein. Ja. Na gut. Ne? Gut, dass du angerufen hast. Ja. Und ich glaube, dass so diese Botschaft wirklich rübergekommen ist, die du formuliert hast. Ja, genau. Und wenn irgendeiner da ist, der von mir mehr wissen möchte, wäre ich gerne bereit, ihr könnt meine Telefonnummer weitergeben. Gut. Ich werde den Menschen, diesen Patienten gerne helfen. Meine Schwägerin ist auch dazu bereit. Und wir werden alle Informationen weitergeben, die wir haben darüber. Jetzt muss ich dich noch was fragen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert mit dem, als ich gerade Beileid sagte, du sagst, ich möchte das nicht mehr hören, was man akzeptieren muss. Richtig. Dennoch ist man natürlich als Außenstehender erstmal verunsichert. Man kriegt mit, da ist eine Frau, die ihren geliebten Mann verloren hat. Mhm. Was meinst du denn, was ist denn nach deinem Wunsch, wie sollen die Leute sich denn verhalten, was sollen sie sagen? Das kann ich dir sagen. Sie sollen Mitgefühl zeigen. Und wenn man sagen will, herzliches Beileid, sollen die nicht sagen, herzliches Beileid. Die sollen diese Leute in die Arme nehmen, mal richtig drücken, mal richtig das Gefühl rüberbringen, ich leide mit dir. Gabriel, das kann ich leider nicht machen. Das würde ich machen, wenn du jetzt hier gegenüber sitzen würdest. Ja. In Gedanken sei umarmt, von Herzen. Das finde ich sehr nett von dir, Domian. Alles Gute von ganzem Herzen. Das wünsche ich euch und dem ganzen Team und ihr seid ein klasse Team. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter mit Sophie. Und Sophie ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Sophie. Also mein Thema ist, dass mein Freund auf SM steht. Wie alt ist denn dein Freund? 38. 38? Ja. Schon? Ja. Du bist 17? Ja. Wie kommt es, dass ihr so, dass ihr euch kennengelernt habt bei diesem riesen Altersunterschied und dass ihr euch lieben gelernt habt? Ja, also ich kenne mich schon 3 Jahre. Und wir haben uns damals im Chat kennengelernt und so. Ja, da warst du ja noch fast ein Kind. Ja, ne? Ja. Und deswegen ging das halt auch damals nicht. Also wir hatten uns immer gut verstanden und so. Mhm. Und jetzt sind wir halt seit 2 Monaten zusammen. Ach so, jetzt doch erst seit 2 Monaten. Ja, und hattet die ganze Zeit einen Kontakt miteinander? Ja, wir hatten Chat-Kontakt? Wir haben ja telefoniert, uns getroffen. Und ja, wir hatten jetzt ein Jahr keinen Kontakt, weil wir uns so gestritten haben. Mhm. Und der hat immer aber dann anonyme SMS geschrieben und so, wie es mir halt geht. Und es hat mich halt irgendwann wieder angerufen, weil es mir so schlecht ging und so. Ja. Und seitdem sind wir halt wieder in Kontakt. Naja. Ja. Wohnt ihr weit auseinander? Ja, wir wohnen doch schon weit auseinander. In diesen letzten 2 Monaten, habt ihr euch denn da oft gesehen? Ja, also fast jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Ist er solo? Oder hat er eine Familie oder eine Freundin? Nee, der ist schon solo. Mhm. Er war auch nicht verheiratet und hat keine Kinder und so. Ja. Jetzt sagst du, er steht auf SM-Sex, also auf den harten Sex, wie wir es gerade auch schon gehört haben, mit Peitschen oder mit Fesseln und sowas alles. Ja. Habt ihr diesen Sex schon praktiziert bisher? Ja. Habt ihr. Aber es ist nicht dein Ding. Nee, also ich habe da ganz schön Angst so dabei. Mhm. Also, hat dich das gewundert? Ich meine, wenn ihr so lange Kontakt miteinander habt und so viel geschrieben euch habt, wusstest du das nicht? Ja doch, ich wusste das schon. So, aber wir haben uns halt so gut verstanden. Ich habe da immer so drüber hinweggesehen. Mhm. Was genau habt ihr denn gemacht jetzt schon? Ja, halt so Fesselspielchen und so. Das heißt, er hat dich gefesselt? Ja, und dann halt so mit Peitsche und so. Das heißt, er hat dich mit einer Peitsche geschlagen? Ja. Wohin? Ja, auf den Po. Nur so ein bisschen so ein Klaps oder so? Schon ja, richtig? Es war schon manchmal so heftiger und so. Also, dass du Striemen hast auf dem Po? Ja. Also es war schon ganz schön heftig, fand ich. Und was noch? Ja, halt, dass er mich halt Gassi geführt hat in seiner Wohnung oder so. Und also er hat dir ein Halsband umgebunden und du bist auf allen Vieren dann rum. Ja, genau. Und halt Beinstange und sowas. Beinstange? Was ist das? Ja, das wird halt an die Beine festgemacht, um die Beine halt so frei zu bleiben, man die nicht zusammen machen kann und so. Und aber es ist nicht deine Welt. Nee, also nicht wirklich. Du hast Angst davor? Ja. Es tut ja auch weh, du empfindest Schmerz und keine Lust dabei? Nein, also überhaupt nicht. Überhaupt keine Lust? Nee. Es ist eher für dich eine Tortur? Ja, eigentlich schon. Also ich habe da auch wahnsinnig Angst, dass er dann weitermachen würde und so. Also ich weiß, ich vertraue ihm ja eigentlich vollkommen. Also es ist der erste Mann, dem ich wirklich richtig vertraue und so, aber in der Hinsicht. Wusste er das denn vorher, dass du da noch keine Erfahrung hast in diesem? Ja. Und ist er denn jetzt in den letzten 2 Monaten da sehr vorsichtig an dich rangegangen und hat erstmal so ausgetestet oder ging es schon ziemlich hart zur Sache von Anfang an? Nee, also er war schon vorsichtig und so, aber... Hast du denn da schon gesagt, nee, will ich eigentlich nicht? Das kann ich nicht richtig. Das heißt, in den letzten 2 Monaten hast du es ihm zuliebe dann gespielt quasi? Ja, genau. Also ich will halt auch, dass er in der Hinsicht glücklich ist und so. Mhm. Und er hat ja damals auch erzählt, dass er halt eine Freundin hatte, 2 Jahre lang, und die hat halt absolut nicht darauf gestanden und das den ja auch damals bedrückt halt, also dass er seine Fantasien da nicht ausleben konnte und so. Also ich frage dich jetzt nochmal, ganz klar, und ich bitte wirklich um eine ganz klare Antwort. Diese Art von Sexualität ist nicht deine Sexualität. Nein. Definitiv nicht. Du empfindest da keine Lust bei und es macht dich nicht an und der Schmerz ist nicht kombiniert mit gutem Gefühl auch. Nein, gar nicht. Dann darfst du das doch nicht machen, Sophie. Da gibt es nichts zu diskutieren. Du darfst es nicht diesem Mann zum Gefallen nur tun. Es geht ja auch um dich. Du musst ja, das ist ja gerade das A und O bei Sexualität, dass man kann ja alles Verrückte machen, aber es geht nur, wenn beide wirklich Spaß daran haben. Und ich bin auch ein bisschen irritiert, dass er ist immer ein gestandener Kerl von fast 40 Jahren, dass er da nicht sensibler vorgeht mit dir. Im Prinzip hätte er das schon längst merken müssen, dass das nicht dein Ding ist und hätte die Hände von dir lassen müssen. Zumindest er fragt mich das ja auch immer und so. Der ist so erfahren, der wird das schon gemerkt haben, dass dir das nicht gefällt, könnte ich schwören. Aber auch wenn er jetzt fragt, dann musst du sagen, nein, das ist es nicht. Ich will mir dadurch nicht verletzen oder irgendwie verlieren oder so. Ich meine, wenn ihm das so sehr gefällt. Ja, aber er nimmt ja auf dich überhaupt gar keine Rücksicht. Du hast ja, für dich ist das ja nur ein Martyrium. Das ist ja alles andere als Sexualität, wo man sich gehen lassen möchte, fallen lassen möchte, wo man Spaß hat und was einfach nur Mut ist und schön ist. Ich sage dir, Sophie, dass keine Beziehung dieser Welt hat eine Zukunft, eine gute Zukunft, einen Bestand, wo die Dinge in der Sexualität so konträr aufeinander prallen. Das kannst du eine Weile ihm zuliebe machen, aber letztendlich wirst du immer unglücklich dabei sein und es wird sich vieles in dir aufstauen, vielleicht auch an ungutem Gefühl, an Aggression irgendwann mal, und das wird sich gegen ihn wenden. Ja, wenn ich das jetzt nicht mehr mitmache, dann, ich meine, der wird mir das auch nie sagen, dass ihm das halt dann nicht mehr gefällt oder so, aber dann ist das vielleicht ein Grund, dass er irgendwann mal die Beziehung beendet. Vielleicht ist das dann sogar irgendwann die Konsequenz, ja. Weißt du, wenn ihr beiden euch nicht treffen könnt, irgendwo in einer Mitte, wenn kein Kompromiss möglich ist, wenn er sagt, ich muss das unbedingt haben und du sagst, ich kann das nicht, dann werdet ihr euch nicht finden, sexuell, und vielleicht auch eben nicht in einer Partnerschaft. Dann seid ihr eben nicht füreinander geschaffen. Das ist dann die harte Wahrheit, mit der man sich auseinandersetzen muss. Du darfst es nicht spielen und du darfst es nicht nur ihm zuliebe tun. A, belügst du ihn damit, was du auch nicht möchtest, und B, tust du dir so viel Schaden an. Und du hast ja auch Angst, du hast ja sogar Angst davor, hast du mir gerade gesagt. Wie schlimm, was für Situationen, wenn du Angst hast, mit deinem Freund, den du eigentlich liebst, ins Bett zu gehen, in eine intime Situation zu kommen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er das ja ausnutzt, dass du so jung bist und unerfahren. Er ist eben, das ist so eine Spanne dazwischen. Hast du denn überhaupt schon mal einen Freund gehabt, einen anderen neben ihm? Vorher? Ja, schon, aber... Aber eben auch noch nicht viel, und du hast auch noch nicht viele sexuelle Erfahrungen. Ja, doch, ich habe schon so einige Erfahrungen und so, aber die beruhen halt dann eher darauf, dass da nie irgendwie ein Mann darauf geachtet hat, wenn ich das nicht will. Mhm. Also es war dann meistens so, dass sie sich dann über meinen Willen hinweggesetzt haben. Die anderen haben sich auch über deinen Willen hinweggesetzt. Ja, schon. Ja, das darfst du nicht mit dir machen lassen, Sophie. Du bist ja eine eigenständige Person, du bist eine Frau, bald eine erwachsene, junge Frau. Das muss im Bett genauso 50-50. Das muss für dich viel Spaß machen und für den Partner auch. Sonst vergiss es. Das macht mir auch so keinen Spaß. Ich meine, dann konnte ich ja gleich sagen, ja gut, lass gar nichts mehr im Bett. Nee, lass es erstmal langsam auf dich zukommen. Du sagst, die Sexualität macht dir überhaupt gar keinen Spaß? Gar nichts? Nee. Also, ich finde da auch gar keine Lust dabei. Mhm. Befriedigst du dich selbst? Ja, aber eher selten. Mhm. Hast du denn dabei einen Orgasmus auch schon gehabt? Oder regelmäßig, wenn du es machst? Ja, manchmal schon. Mhm. Ich bin eigentlich ganz sicher, Sophie, du bist ja nur so jung, du bist ja erst 17 Jahre alt, dass wenn du dir Zeit lässt und wirklich darauf wartest, dass eine Person kommt, die sehr zärtlich zu dir ist und die du innig liebst und die auf dich Rücksicht nimmt, dass du auch dann Spaß an der Sexualität hast. Das macht ja mein Freund eigentlich schon. Nee, das macht er ja nicht. Ja, aber in dieser Hinsicht halt noch nicht. Ja, aber das ist doch eine ganz gewichtige Hinsicht. Darum geht es doch nur. Wenn der dich als Hund durch die Wohnung führt, in Ketten, wenn der dich fesselt oder wenn der dich schlägt, was ist denn das für ein... Wie soll das denn funktionieren, wenn das überhaupt nicht dein Geschmack ist? Sophie, ich kann dir nichts weiter sagen, als dir nur dringend raten, das nicht mit dir machen zu lassen. Auch wenn du das Risiko eingehst, dass diese Beziehung dann kaputt geht. Aber dann geht sie halt kaputt. Hör auf dich und auf was du möchtest, was in dir los ist. Und wenn du erstmal gar keinen Bock auf Sex hast, dann okay, danach, dann passiert halt erstmal nichts. Läuft dir ja nicht weg, kannst du in ein paar Jahren immer noch haben. Und hoffe und such dir einen Partner, der sehr einfühlsam ist und der genau auf deine Bedürfnisse guckt. Ja. Du bist in der richtigen Zwickmühle, ne? Höre ich. Ja, eigentlich schon. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest, mit der Anna. Ist das okay? Ja, gut. Ja? Da habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit als wir hier in der Sendung. Aber ich habe von meiner Seite aus wirklich alles klar gesagt, was ich denke, was meine Meinung ist. Ja. Leg doch mal bitte auf und Anna ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dennis oder Denise? Ja, Dennis. Dennis, 20 Jahre alt. Stimmt, ne? Bitte? 20 Jahre alt. Ja, richtig. Um was geht's, Dennis? Ja, es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass meine Freundin mich betrogen hat. Du hast das Gefühl? Ja. Warum, woher kommt das Gefühl? Das kommt daher, sie war jetzt vor kurzem eine Woche bei ihrer Mutter zu Besuch und ja, hat in der Zeit eigentlich fast jeden Tag das Handy aus. Mhm. Und als er wiederkam und wir das erste Mal dann mal wieder Sex hatten, ja, hatte sie dann eine Entzündung an der Vagina. Mhm. Und ja, dann waren wir Tage später auch beim Arzt und der sagte dann, dass die Entzündung zu 90% eigentlich nur durch Geschlechtsverkehr übertragen werden kann. Und ich hatte diese Krankheit irgendwie nicht vorher und ich bin auch nicht fremdgegangen, gar nichts. Oh, wie peinlich für Sie. Ja, und dann habe ich in diesem Beilegezettel habe ich nachgeguckt, wie sich denn diese Krankheit bei Männern bemerkbar macht. Mhm. Ja, und dann muss ich feststellen, dass ich dann auch schon von der Krankheit betroffen bin. Mhm. Aber das kann man medikamentös ganz gut in den Griff kriegen. Ja, ja. Das sind so kleine rote Flecke auf der Haut. Wie heißt denn das? Wie heißt das? Hast du den Namen parat? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich war jetzt selbst mit meiner Erkrankung auch noch nicht beim Arzt. Mhm. Ich schäme mich da eher, aber ich denke, dass ich jetzt die nächsten paar Tage zum Arzt gehen werde, weil es wird. Also du behandelst das im Moment auch gar nicht. Nee. Du hast das nur im Beipackzettel von deiner Freundin gelesen. Ja. Ja, dann musst du zum Arzt, Mensch, aber schnell, zum Hautarzt. Ich habe sie vorher, also nachdem sie beim Arzt war, habe ich sie auch darauf angesprochen, wie sie denn da dran kommt und sie sagte, keine Ahnung, und da sagte ich, war da was, willst du mir was sagen? Und ja, seitdem sie hier ist, ist jetzt eigentlich auch ganz anders als vorher. Also ich denke, da muss was gelaufen sein. Wie lange wart ihr oder seid ihr zusammen schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Und nach dieser ominösen Woche, wo sie bei der Mama war, ist alles irgendwie anders. Ja. Und da, seitdem hat sie, du weißt nicht, wie lange es dauert, bis diese Erkrankung dann auch zum Ausbruch kommt, wenn man sie sich irgendwo holt. Nee. Ja, das wäre natürlich eine wichtige Frage, dann hättest du es zurückführen können, ob es in der Woche passiert wäre, die Infektion. Ja, also, ich weiß es ja nicht, ich hatte es kurz danach auch. Warum? Achso, ja genau, dann ging es ja schon sehr schnell, ne? Ja. Wieso hat sie denn das Funktelefon, das Mobiltelefon immer ausgeschaltet gehabt? In das der weiß ich nicht, angeblich, weil sie ihr Akku sparen wollte, aber... Und sonst ist es immer an, normalerweise? Ja, eigentlich jeden Tag, ja. Diese beiden Fakten würden mich auch sehr skeptisch stimmen, an deiner Stelle. Ja, auch wenn ich sie mal in der Woche angerufen gekriegt habe, war es eigentlich ganz komisch und... Ja, dann war es mal in einer Kneipe, als ich sie angerufen habe. Und aber sie weiß ja. Da war sie eigentlich auch total abweisend und klang irgendwie genervt. Und ja, ich habe mir ja schon meine Sorgen gemacht. Also sie weiß ja jetzt, dass du dir Gedanken machst, ne? Und dass da irgendwas an Vermutungen in der Luft liegt. Ja. Ich finde, dass du der jungen Dame richtig Druck machen solltest jetzt. Ja, ich bin sowieso von Natur aus schon, also tödlich eifersüchtig. Ja, Dass das kein Weg ist, einfach jetzt irgendwie. Sie soll dir das alles erklären. Sie soll dir erklären, warum das Handy immer aus war. Sie soll das richtig auf den Tisch legen, was da los war. Ja, sie rückt ja damit nicht raus. Ich habe ja schon versucht, irgendwie Druck zu machen. Und ja. Du kannst natürlich. Dann komme ich mir auch richtig verarscht vor, weil sie hat einen kleinen Sohn, den sie mit in die Beziehung gebracht hat. Den habe ich eigentlich von Geburt an aufgezogen, wandel den wie meinen eigenen und da kommen wir schon ziemlich verarscht vor. Mhm. So, und wenn du jetzt zum Arzt gehst, ne, dann lässt er dir diese Krankheit auch nochmal genau erklären und fragst den Arzt auch, ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten der Infizierung gibt und wie diese Inkubationszeiten sind, also wie lange das dauert, bis es ausbricht. Ja. Ne? Vielleicht kann man das Ganze dann doch noch mehr einengen. Wenn alle Indizien dafür sprechen, dass sie sich das eigentlich nur bei einem Geschlechtsverkehr in dieser Woche geholt haben könnte, hast du sie ja quasi in der Hand. Da muss sie auspacken. Ja, vor allem, ich war eigentlich die ganze Zeit schon relativ gut eifersüchtig, weil sie hatte vor mir auch nicht wenig Männer. So, sie hat mir mal irgendwann was von 25 oder so erzählt und das fand ich schon heftig. Ich wollte gar nicht wissen, mit wie vielen sie davon Geschlechtsverkehr hatte. Ja, ja. Und eigentlich rede ich da nicht so gerne drüber. Aber die Situation ist natürlich äußerst unbefriedigend für dich und da muss jetzt Klärung ran. Erster Schritt ist, dass du zum Arzt gehst und mit dem redest. Ja. Das ist ja das Einzige, was du gegen sie wirklich in der Hand hast. Und wenn du sagst, pass auf, so und so und so, sagt der Arzt, bitte sag mir, was los ist. Wenn du mir nicht sagst, was los ist, dann gehe ich. du musst vielleicht so hart auftreten, wenn es gar nicht anders geht, um da was rauszukriegen. Ich weiß ja nicht mal, was ich machen würde, wenn sie mich jetzt wirklich betrogen hat. Also ich liebe die Frau über alles. Aber du möchtest es auf jeden Fall wissen. Ja. So kannst du dir das ja auch erklären, dass du vielleicht sogar damit leben könntest, aber du musst es wissen, was los ist. So hat das keine Zukunft. Ne? Ja. Also morgen zum Arzt gehen, übermorgen zum Arzt gehen und dich abchecken lassen. Okay, jetzt müssen wir Schluss machen. Alles Gute und nimm die Frau hart dran, dass sie die Wahrheit sagt. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails heute Nacht. Und morgen heißt unser Thema, das habe ich unter Zwang getan. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.